Are we here, please? Mm-hmm. You know, the Lord really wants to squeeze the flesh out of us. Der Herr möchte das Fleisch aus uns herausquetschen. Et le Seigneur veut vraiment faire sortir la chair de nous. He wants to squeeze the system of this world out of us. Er möchte das System dieser Welt aus uns herausquetschen. Il veut vraiment nous séparer du système de ce monde. You know when if the roots if you planted if a tree grows on a ground. You know, and this tree is very big and it's well rooted, so deep inside the ground. And you know, to pull it out, the ground you have to suffer. Wenn du einen Baum entwurzelst und dieser Baum riesig ist und diese Wurzeln ausgewachsen sind, wird bei der Entwurzelung der Boden mit Leid tragen. Si par exemple l'arbre est vraiment bien enraciné à la terre, là c'est vraiment difficile à faire sortir l'arbre de la terre. Mais si oui, déraciné. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for this love of money to go, let's go to Mark 10. Mountain. We always go there, but let us also go there today. Markus 10. Mark 10. And see this young rich man. Der reiche Jüngling. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus touched the heart of this man. Und Jesus hat das Herz dieses Mannes berührt. Et Jésus-Christ a touché le cœur de l'homme. Jesus touched his God. Jesus hat seinen Gott berührt. Et Jésus-Christ a touché son Dieu. You know, Jesus did it himself. If that of Zacchaeus, we go quickly go there also. You see, what Jesus wants to know people's heart, he always go to money. When God, he always go to money straight. Das Herz der Menschen erkennen möchte, geht er immer an das Geld, an den Schatz dieser Menschen, um sie zu entlarven. Et si Jésus-Christ veut connaître le cœur de l'homme, là, il touche toujours l'aspect de l'argent. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 20. 20. Verse 20. This man answered Jesus that he had done everything. Amen. He had observed all, from even from his youth. Der reiche Jüngling hat gesagt, dass er schon seit Kindes an alle Gebote gehalten hat und immer das Richtige getan hat. Et cet homme riche, il a dit qu'il a observé la loi depuis sa jeunesse. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Amen. Then Jesus had to touch something to bring out something. Und er hat gesagt, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Daraufhin muss Jesus ihn berühren, sein Herz berühren, zu herauszufinden, was in seinem Herzen ist. Verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a maintenant touché quelque chose pour que cette chose sorte de son cœur. Amen. Amen. He did not ask Abraham for money. He asked Abraham for his son. Abraham hat ja nicht um Geld. Is somebody getting it? Gebeten. Er hat ihn um seinen Sohn gebeten. Par exemple, au cas d'Abraham, Dieu a pas demandé l'argent, mais il a demandé son fils. He knows what you can make your God. Er weiß, or was what du you made your God. Zu deinem Gott gemacht hast. Et il sait qu'est-ce que tu as fait ton Dieu. Somebody getting something. Oder zu deinem Gott machen kannst. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus, beholding him, loved him. And not hate him. Loved him. Jesus gewann ihn lieb. Er hat ihn nicht gehasst. Er hat ihn geliebt. Et Jésus-Christ l'a aimé. Il n'a pas détesté. You know, if you love them, you reveal the truth to them. Wenn du Menschen liebst, wirst du ihnen die Wahrheit offenbaren. Du wirst ihnen die Wahrheit von Christus sagen, egal wie hart sie ist. Et même si c'est difficile, tu vas dire toujours la vérité. Amen. Amen. It might take them away, but give it to them. Es wird sie vielleicht davon jagen, aber offenbar ihnen das dennoch, gebe ihnen das dennoch weiter. Même s'il fuit, tu vas leur donner toujours la vérité. Amen. Amen. He beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. Mm. And thou shalt have treasure in heaven. What you do here, things, whatever you are going to do here, is going to prepare there for you. That's what Jesus is saying here. Hier auf Erden machst, wird im Himmel vorbereitet für dich. Et tout ce que tu fais ici sur terre, c'est, ça prépare toutes les choses pour toi au royaume du ciel. Praise the Lord. Hallelujah. And give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. He said there is treasure in heaven. There is wealth in heaven. Ein Schatz im Himmel ist gebracht. But here prepared there for you. Im Himmel, den du von hier an vorbereitest. Et verset 21 nous dit qu'il y a des trésors au royaume dessus, mais tu dois préparer tes trésors ici sur terre. Without here, that very place is not possible. Ohne dieses, diese irdische Entscheidung zu geben, ist dieser Reichtum im Himmel unmöglich. Sans tes décisions terrestres, tu ne peux pas voir tes trésors au royaume des cieux. Are you getting it? Mm-hmm. He said, and thou shalt have treasure in heaven. For you to have treasure in heaven, you have to obey that of here. Damit du Schätze im Himmel hast, musst du hier gehorsam sein. Pour avoir des trésors au ciel, tu dois être obéissant ici. Are you getting it? Mm-hmm. It's like if you don't have money in Sparkasse, you can't go to Sparkasse and collect any money. Das ist so wie, wenn du halt kein Konto bei der Sparkasse hast, dann kannst du dort auch kein Geld abheben. Et par exemple, si tu n'as pas un compte in the bank, à la banque, tu peux pas aussi prendre l'argent comme tu veux. Amen. And come, take up your cross and follow me. Verse 22. And 22. He was sad. Verset 22. Can you see the heart of this man? That said, I've obeyed all. Und ihr seht das Herz des Mannes, der ja eigentlich noch stolz gesagt hat, dass er alles befolgt hat. Jetzt geht er betrübt davon. Et dans verset 22, on peut maintenant voir le cœur de l'homme parce qu'il a été affligé. He used their source to know their heart. Er nutzt ihre Quelle, um ihr Herz zu entlarven. Et il a utilisé la source pour maintenant disons exposé le cœur. And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possessions. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And if you go to Luke 19. Lucas 19. Luke 19. Amen. Amen. Amen. Luke 19. Lucas 19. If we read from verse 1 to 10. Verset 1 à 10. You can see how Jesus, you know how he always bring out what is inside. Ihr seht, wie Jesus immer das hervorbringt, was innen drin verborgen ist. Ici on peut voir comment Jésus-Christ fait sortir l'intérieur. You know, somebody was here, he brought money. I said, you are going to be bringing it for 6 months. Before, he said 3 months. I said, no, this time is 6 months. He was so provoked. He said, hey, praise the Lord. Jemand war mal hier in der Gemeinde und ich habe dieser Person gesagt, dass der Herr gesagt hat, dass diese Person einen gewissen Betrag 3 Monate lang in die Gemeinde geben soll. Und dann habe ich gesagt, I said, maybe after 6 months it's going to increase. Und dass in 6 Monaten, und dann habe ich doch gesagt, dass es 6 Monate sind. Und diese Person war so schockiert darüber und so empört darüber, dass ich doch 6 Monate meinte, anstatt 3 Monate. Praise the Lord. Hallelujah. That was enough to kick her out. Und das war genug, um diese Person halt in die, sozusagen raus, das, um rauszuschleudern. Et il y avait une personne ici à l'église où le Saint-Esprit m'a révélé que je dois la dire, qu'elle doit toujours donner l'action des grâces pour 3 mois. Donc il y avait, je ne sais pas si c'était combien. Après, je lui ai dit qu'elle a donné l'argent. Après, j'ai dit que ça, le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas maintenant 3 mois, mais pour 6 mois. Et puis, elle a été vraiment étonnée qu'elle a même quitté l'église. Donc, une petite chose comme ça, ça révèle le cœur de l'homme. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus never begged this man and said, please, you must do it. Well, you know, we have a lot of things we do in this house. We don't beg anybody to be part of it. Somebody gets in it. Na, und wir zwingen niemanden, Teil von dem zu sein, was hier in Christus passiert. Et nous, on force personne à faire partie de ce qui se passe ici à l'église. Amen. Amen. Before some even came, we are already here. I will continue to be here. Amen. Und bevor viele, die in dieser Gemeinde sind, hier gewesen waren, waren wir schon hier. Und wir werden weiterhin hier sein, auch wenn diese Leute wieder gehen. Et avant certaines personnes soient ici à l'église, nous avons déjà fait beaucoup de projets. Et c'est ça, même si les gens partent, nous sommes toujours racinés en Jésus-Christ. Amen. Jesus is not looking for quantity, but quality. A surrendered vessel. A vessel that will say, Father, I don't have anything without you. Amen. Amen. Und Christus sucht nach einem Gefäß, was sich hingibt, was sagt, Christus, ohne dich habe ich nichts. Et Jésus-Christ n'est pas derrière la quantité, mais derrière la qualité. Il cherche un vaisseau qui dit, Jésus-Christ, sans toi, je suis rien et j'ai rien. Amen. Amen. You better repent. Du tu lieber Buße. Et tu dois te repentir. Amen. If money is your life, is the source of your life. Amen. Tu lieber Buße, wenn Geld die Quelle deines Lebens ist. Et tu dois te repentir si l'argent est la source de ta vie. We just read that man left so sad. Wir haben gelesen, dass dieser Mensch traurig davon gegangen ist. On vient de lire que l'homme riche a quitté tout triste. Are you getting it? Verse 1 of Luke 19 from verse 1. And Jesus entered and passed through Jericho. Verse 2. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Another rich man. Ein anderer reicher Mann. Ein anderer Homme riche. Praise the Lord. Amen. This man was not poor, but was rich. Dieser Mann war nicht arm, aber er war reich. Cet homme, il n'était pas pauvre, mais il était riche. That of Mark 10. That man was not also poor, but also rich. Auch bei Markus 10 ging es um einen Reichen. Et dans Mark 10, il s'agissait aussi d'un homme riche. And that's why it's not about money, it's the love of money. Und es geht nicht um Geld, sondern die Liebe zum Geld. C'est ça pourquoi il s'agit pas de l'argent, mais de l'amour de l'argent. Are you getting it? In verse 3, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little in stature. Verse 4, and he ran before, and climbed up into a sycamore tree. To see him, for he was to pass that way. Verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. Verse 6. And he made haste and came down, and received him joyfully. Praise the Lord. He has been looking for Jesus. And he now still not for he was so small but he had to climb a tree. Aber so klein musste auf einen Baum klettern. Et Zachée, il était tellement petit qu'il devait monter sur un arbre. Amen. Amen. Praise the Lord. Verse 7. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man. That is a sinner. Verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, And if I have taken anything from any man by force, accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. For so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Praise the Lord. Amen. Without Jesus telling him to give out anything. Ohne dass Jesus hearing the message, darum gebeten hat, irgendwas zu geben, hat einfach aus freien Stücken gesagt, ey, das mache ich, zieh das durch. Et Zachée, par exemple, il a donné son argent sans que Jésus-Christ lui dit à donner l'argent. Amen. Amen. Without hearing the message, any message. Ohne die Botschaft zu hören, ohne die Bitte zu hören. Amen. Sans écouter le message, il a déjà agi. Praise the Lord. Hallelujah. Satan also know that that money is the source of life in the natural world. Der Satan weiß auch, dass das Geld die Quelle des natürlichen Lebens ist. Et même le diable, il sait qu'au monde naturel, l'argent est la source de vie. And that's why Luke 4 uses it to tempt Jesus. Deswegen Lukas 4 hat es so genutzt, um Jesus, selbst Jesus zu versuchen. Et c'est ça pourquoi dans Luke 4, il a même utilisé l'argent pour tenter Jésus-Christ. He said, if you worship me, I will give you everything here. Wenn du mich anbetest, werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Das hat er zu Jesus gesagt. Et le diable a dit à Jésus-Christ, si tu m'adores, je vais te donner toute la richesse de ce monde. You know how many people worship Satan today to give them money? Wisst ihr, wie viele Leute dem Satan dienen, damit sie von ihm versorgt werden durch Geld und andere Dinge? Et vous savez combien de gens adorent le diable pour que le diable leur donne l'argent, de l'argent. Money is what man loves most. Geld, das was der Mensch am meisten liebt. Parce que c'est l'argent que l'homme aime de plus. People sell their soul to get it. Leute verkaufen ihre Seele, um es zu bekommen. Les gens vendent leur âme pour avoir l'argent. It is the greatest in the natural world. Es ist das Größte in der natürlichen Welt. C'est la plus grande chose au monde naturel. Again, once you touch people's money, you touch their hearts. Wenn du das Herz der Menschen berührst, berührst du ihr Geld. Wenn du das Geld berührst, berührst du ihr Herz. Et si tu touches l'argent, tu touches leur cœur. We just read Mark 10 from verse 21 to 25. Where Jesus touched that man's money, he touched that man's heart. Mm-hmm. Ich habe gelesen, dass er, wo Jesus halt in Markus das Herz dieses Menschen berührt hat, indem er das Geld berührt hat. Et dans Mark 10, on peut voir comment Jésus-Christ a touché le cœur de l'homme en touchant l'argent. He used money to reveal the heart of this man. Er hat das Geld genutzt, um das Herz dieses Menschen von diesem Menschen zu offenbaren. Il a utilisé l'argent pour révéler le corps de l'homme. Amen. Amen. And through money also, he was able to see the heart of Zacchaeus. Und durch Geld war er auch in der Lage, das Herz von Zachäus zu sehen, hier dem Zöllner. Et à travers de l'argent, Dieu pouvait voir aussi le cœur de Zachée. Amen. Amen. He used money a lot to see people's hearts. Because money is the source of life. Das Geld, in the natural world. Das Herz der Menschen zu entlarven, weil das Geld die Quelle des natürlichen Lebens hier ist. Amen. Et il utilise toujours l'argent pour révéler le cœur de l'homme, parce que l'argent est la source de l'homme. Amen. Amen. You know, even those of us here, you know, you offend some of us when we talk about money. Noch einige von uns hier in der Gemeinde. Some of us are not happy about it, though we don't say it out. Provoziert das oder kränkt das, wenn es Geld geht? Und wir sprechen das nicht aus, aber ich erkenne das, ich sehe das. Et il y a aussi certains entre nous, quand on parle de l'argent, ils sont probablement contents, même s'ils ne disent rien. Amen. Amen. It means you have the spirit of the love of money. Das heißt, wir haben diesen Geist, den Geist der Liebe zum Geld. Et ça montre que tu as l'esprit. Go there, please. Et ça montre que tu as l'esprit qui aime l'argent. Hast diesen Geist, der Geld liebt. Amen. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Vers 10. Vers 10. Verset 10. For the love of money is the root of all evil. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Which why some perverted after they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Verset 10. Et quelqu'un, et en étant possédé, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés au même dans bien des tourments. Amen. Amen. You know, you remember Ananias and Sapphira. Had the love of money. Ananias and Sapphira. Ich bin Mensch avec Ananias et Sapphira. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Then look at verse 17. 17. Verse 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, not trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He wants us to enjoy. Er möchte, dass wir genießen. Il veut qu'on profite de la vie. But he wants our heart to be where he is. Aber unser Herz soll bei ihm sein. Mais il veut que notre cœur soit avec lui. Where your wealth is, your heart will be there. Wo dein Reichtum ist, dort wird auch dein Herz sein. Là où ta richesse est, ton cœur va aussi être. Praise the Lord. Hallelujah. He trains us a lot with money. Er bildet uns mit Geld aus. Il nous apprend vraiment, mais il nous éduque avec l'argent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The most area how he trains us today is mostly with money. Wie er uns am meisten trainiert und ausbildet, ist mit Geld. Et la façon comment il nous éduque, c'est toujours avec l'argent. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 25, please. Matthäus 25. Matthieu 25. Please read this as your homework. Amen. Matthew 25, from verse 13 to 30 also. Lies bitte Matthäus 25, 36. 13-36. Matthieu 25, verset 13 à 36, c'est notre devoir. Amen. 25, 13-36. On va lire ça maintenant ici, mais à la maison, on va les lire encore. Is somebody there, please? He said, watch therefore. Verse 13. From verse 13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Amen. Amen. As you are giving up, he can come. Während wir aufgeben und fallen, kann gerade kommen. Maintenant, quand tu abandonnes ta foi, il peut venir. As you are being offended, he can come. Während wir Anstoß nehmen, kann auf einmal kommen. Pendant que tu es offensé, il peut venir. Amen. He said, watch therefore. Wacht. For you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welche der Sohn des Menschen kommen wird. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servant and delivered unto them his goods. Verse 15. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. and straightway took his journey. Praise the Lord. Halleluja. He trained us a lot with money. Er trainiert uns sehr mit Geld. Il nous éduque beaucoup avec l'argent. Amen. Amen. Verse 16. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had two received 2, he also gained other 2. Verse 18. But he that had received 1 went and dig in the earth and did and hid his lost money. Praise the Lord. Hallelujah. I don't have. It's not enough. You see what is there. Und wir sehen hier, dass dieser Mensch wahrscheinlich sich gedacht hat, ich habe nicht genug oder ich habe gar nichts, mir mangelt es an was. On peut voir que l'homme disait peut-être que je n'ai pas assez d'argent. Amen. How you are there for him. So wie wir für ihn da sind. Comment tu es là pour l'éternel. Verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckon with them. 20. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Remember the Mark 10, where Jesus says, sell everything, give to the poor, so that you have riches in heaven. Erinnert euch an Markus 10, wo er zum reichen Jüngling sagt, er soll alles verkaufen und das Geld den Armen geben. Et rappelez-vous à Marc 10, où Jésus-Christ a dit à l'homme riche qu'il doit vendre tout ce qu'il possède et donner cet argent aux pauvres. Praise the Lord. Verse 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You have been faithful in a few things. Du warst treu im Geringen. Tu as été fidèle à un peu de choses. Are you getting it? Mm-hmm. Oui, yeah. I will make thee ruler over many things. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Ich will dich über vieles setzen daraufhin. Je te confierai beaucoup. In verse 22, he also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I know thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not sown. Verse 25. And I was afraid, and went and hid your talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered, and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sow not, and gather where I have not sown. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For unto everyone that had, shall be given, and he shall have abundance. But unto him which hath not shall be taken away, even that which he hath. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will not go further because I don't want to go into here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the natural world, we go to school and study. In der natürlichen Welt gehen wir zur Schule und studieren. Au monde naturel, on part à l'école ou pour on étudie. So also in the kingdom of heaven. So auch im Königreich des Himmels. Comme ça aussi au royaume des cieux. Amen. We also go to school. Da gehen wir auch zur Schule. Et on part aussi à l'école là-bas. Amen. Amen. And there's always exam in the school. Und es gibt immer eine Prüfung in der Schule. Il y a aussi toujours un examen à l'école. Praise the Lord. Hallelujah. In the kingdom of heaven, you also go to school. Im Königreich des Himmels. The Lord also train you. Gehst du auch zur Schule? Der Herr bildet dich auch aus. Et même au royaume des cieux, tu pars aussi, tu as aussi des examens parce que les parce que Dieu il te prépare. Amen. Amen. If you look at Abraham, he had a lot of exams. Und wenn wir uns Abraham anschauen, er hatte viele Prüfungen. Et même Abraham, il avait beaucoup des examens. In Genesis 12, leave your father's country. In 1. Mose 12, verlasse das Land deines dein Vaterland. Dans Genèse, quitte les pays de ton père. If you look at how he left everything there, you can see that there was victory for him. Wenn wir uns anschauen, wie er alles zurückgelassen hat, die Vergangenheit zurückgelassen hat, hat nur Sieg auf ihn gewartet. Et si on voit comment il a quitté, il a laissé le passé. Derrière lui, il avait seulement la victoire. In Genesis 13. In 1. Mose 13. Genèse 13. Abraham separated from Lot. Abraham hat sich von Lot getrennt. Dans Genèse 13, Abraham s'est séparé de Lot. You can, if you see the separation, you can see that Abraham really trusted the Lord. Wenn wir uns diese Trennung anschauen, sehen wir, dass Abraham Gott wirklich vertraut hat. Amen. Et si on voit la séparation entre Abraham et Lot, on peut voir comment Abraham a fait confiance à Dieu. In Genesis 14. In 1. Mose 14. Dans Genèse 14. From verse 22 to the end. Von 22 bis zum Ende. Verset 22 jusqu'à la fin. Abraham went to rescue Lot in Sodom. Ist Abraham wieder hingegangen, um Lot zu retten aus Sodom? Abraham est pratiquement rentré pour sauver. Let us go to this very Sodom. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, all the time, the Lord always comes to him and says, "Well done." Immer wieder kommt der Herr zu ihm und sagt, "Gut gemacht." Et toujours quand Dieu voit Abraham, il a dit bien fait. He always comes to him and always say, "Well done." Er kommt zu ihm, sagt ihm, "Gut gemacht." Il vient toujours à Abraham et il dit bien fait. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 22 to the end because of time. Amen. 1. Mose. Genesis 14. Genèse 14. And Abraham said to the king of Sodom. Verset 1. Okay, let's read from verse 21. Okay. I'm from verse 21 is better. Genèse 14, verset 21. 14 from 21 to the end. Mm-hmm. Are we there, please? Mm-hmm. And the king of Sodom said unto Abraham, "Give me the person and take the goods to yourself." And Abraham said to the king of Sodom, "I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God, the possession of heaven and earth. 23. That I will not take from a thread even to a shoe lashes, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich." Amen. I don't depend on my, I depend on God. Ich verlasse mich nicht auf mich, sondern auf Gott. Und das ist diese Gemeinde. Je ne dépend pas à l'homme, mais je dépend à Dieu, et c'est ça cette église. Amen. We don't depend on man. Wir verlassen uns nicht auf Menschen. On ne dépend pas à l'homme. Aber Christus alleine. Mais seulement à Jésus-Christ. Then in verse 24, it says, "Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Abner, Ascor, and Mare, let them take their portion Then in verse, look at from verse Genesis 15. 1. Mose 15. Look at it. The Lord come. You see that. After this thing, Vers the word 1. Of the Lord came unto Abraham in a vision, Vers saying, 1. Fear not, Abraham. I am your shield and exceeding great reward. Amen. You see it. Mm. Is somebody getting it? You never choose him in vain. Du wählst ihn nicht vergeblich. Tu n'as jamais choisi Dieu en vain. He watches everything. Er beobachtet alles. Il observe tout. He was watching Abraham. Are you going to act? Abraham beobachtet, wie er reagieren wird. Il a observé Abraham comment il va réagir. Is it going to be about me or about the goods, about money? Wird es um mich, um Gott gehen oder um das Geld, um die Güter gehen? Est-ce qu'il va s'agir de Dieu ou bien va s'agir de bien? Another Genesis 22. If you go there, we have been there several times. He also passed because his heart was full of the only true God. Auch 1. Mose 22, eine andere Prüfung, die er auch bestanden hat, weil sein Herz voll Gott war. Genèse 22, c'est là-bas on peut voir un autre examen que Abraham a passé parce que son corps a été rempli de Dieu. The only true God was his treasure. Der einzige wahrhaftige Gott war sein Schatz. Amen. Le seul vrai Dieu a été son trésor. And his heart was there. Und sein Herz war da. Et son corps a été avec Dieu. Amen. Amen. Chez Dieu. Through money, Jesus could see the heart of man. Durch das Geld konnte Gott das Herz der Menschen sehen. À travers de l'argent, Jésus-Christ pouvait voir le cœur de l'homme. Amen. Amen. It is not giving under fear. Es ist nicht durch Furcht geben. C'est pas que tu donnes sous la peur. Or giving to be praised. Oder geben, um gelobt zu werden. Mais que tu donnes pour être loué. Or giving for a reward. Oder geben für eine Belohnung. Ou bien que tu donnes pour une récompense. Récompense. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Do we still have some minutes? Hey. Yeah. Will you give me your time a little bit? Go to Luke 14, please. Lucas 14. We have Luke holiday does. Tomorrow. Praise the Lord. Hallelujah. Are you not enjoying it? I'm enjoying Christ, please. Eh? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 14. Lucas 14. Luke 14. Amen. Amen. Remember, it is not giving under fear. Erinnert euch daran, es geht nicht darum zu geben unter Angst. C'est pas que tu donnes sous la peur. Or under, or to be praised. Oder damit man gelobt, gefeiert wird. Pour que tu sois loué. Amen. Or giving for a reward. Oder geben für eine Belohnung. Mais que tu donnes pour une récompense. Amen. Don't you never give without the Lord rewarding you. Aber wir geben nicht ohne Belohnung. But you don't give because of any reward. Wir have reward. You know, even that he lives inside you is already a reward. Denn dass er in dir lebt, ist ja schon Belohnung genug. Et c'est vrai que même si tu donnes, Dieu va toujours te donner une récompense, mais la vraie récompense est qu'il vit en toi. Luke 14, from verse 12 to 14. Lucas 14, 12 bis 14. Luke 14, verset 12 à 14. Then said he also to him that bade him, when thou makest a dinner or a supper, call not your friends, nor the brethren, neither your kinsmen, nor the rich neighbors, lest they also bid thee again, and a recompense be made thee. Are you somebody getting something? Mm-hmm. But when thou makest a feast, call the poor, the maid, the lame, the blind, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee. For thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. I don't know if somebody's getting it. Mm. Are you getting it, please? Mm. Amen. Mm. Amen. Here he's not talking about the poor of this world, but hier geht's the nicht poor um die Armen in dieser Welt, sondern um die Armen Christus. Ici ça parle pas des pauvres de ce monde, mais des pauvres en Christ. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus not talking about, you know, it's not giving to the poor outside. Es geht nicht darum, den Armen außerhalb zu geben. Il s'agit pas de donner des pauvres en dehors du Christ. What this world we call poor. Was diese Welt arm nennt. C'est que ce monde appelle les pauvres. He's giving, he's been there for Christ Jesus. Sondern es geht darum, für Christus Jesus da zu sein. D'être là pour Jesus Christ. For Christ Jesus, for his sake and his gospel's sake. Um seinetwillen, für sein Königreich, für sein Evangelium. Que tu sois là pour sa volonté et pour son évangile. For him and his gospel to be preached. Für ihn und sein Evangelium, damit es über verkündigt wird. Pour que son évangile soit proclamé partout. He uses always the greatest in this world to train us. Er nutzt das Größte, um uns auszubilden. Il utilise toujours la plus grande chose pour nous préparer. Because he knows that if we are not trained before the manifestation, it will destroy us. Weil er weiß, dass wenn wir nicht ausgebildet sind vor der Manifestation, money is powerful. Wird uns diese Manifestation zerstören, weil Geld kraftvoll ist. Et si Dieu nous a pas préparé là, il sait que la manifestation de cette chose a la puissance de nous détruire. It will take us away from him. Es wird uns von ihm wegnehmen. Ça va nous séparer de Dieu. He knows that and Satan also knows that. Er weiß das und der Satan weiß das auch. Il sait et même le diable le sait. That's why Satan is not afraid when God gives you money. Deswegen ist der Satan nicht der Satan keine Angst, wenn Gott dir Geld gibt. Et c'est ça pourquoi le diable n'a pas peur si Dieu te donne l'argent. He knows that money he will use it. Denn er weiß, dass er dieses Geld nutzen will für seinen eigenen Zweck. Parce qu'il sait que Dieu, le diable va utiliser cet argent pour son propre but. Amen. The Lord will prefer us to be poor under him than to see us rich under Satan. Dem Herr ist es lieber, dass wir arm sind unter ihm als reich und dann vom Satan geführt sind. Et Dieu, il préfère qu'on soit pauvre plus qu'on soit sous lui, qu'on soit riche sous le diable. He will even prevent you from having it if you are not trained by him. Er wird dich sogar aufhalten, dass du Reichtum erlangst, weil wenn es dich von ihm wegnehmen wird, weil er weiß, wie viel Macht hinter diesem Geld steckt. Amen. Et Dieu va même arrêter que la richesse entre dans ta vie si il sait que tu n'es pas encore préparé pour cette richesse. Jesus taught a lot about heavenly account. We will start from there on Sunday. Am Sonntag werden wir darüber sprechen, dass Jesus sehr viel über diesen himmlischen Schatz, dieses himmlische Konto gesprochen hat. Et Jésus-Christ a aussi vraiment parlé sur une économie de céleste, une économie céleste. Amen. Un compte céleste. Amen. Amen. And that is why, you know, your wealth is not coming from here, it's coming from there. Deswegen kommt dein Reichtum nicht von hier, von der Erde, sondern vom Himmel. Et c'est ça pourquoi ta richesse ne vient pas de ce monde, mais du royaume des cieux. If your wealth is coming from here, something can stop it. But if it is coming from there, nothing can stop it. Und wenn dein Reichtum vom Himmel kommt, kann es nichts aufhalten. Aber wenn dein Reichtum irdisch ist, von der Welt kommt, kann es aufgehalten werden. Et si ta richesse vient du royaume des cieux, rien ne peut le stopper. Mais si ta richesse vient de ce monde, là, ça peut toujours être arrêté. He actually brought back heavenly world into earthly world. Er hat die himmlische Welt in die irdische Welt zurückgebracht. Et Dieu a ramené le système du royaume des cieux sur la terre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That is safe. We stop there today. Amen. On finit ici aujourd'hui. I hope the time